Dunja fantasiert überhaupt nur noch davon. Wir haben schon gewagt, Pjotr Petrowitsch ein paar Worte in dieser Hinsicht zu sagen. Er äußerte sich vorsichtig und meinte, dass er gewiss ohne Sekretär nicht auskommen könne, und da sei es selbstverständlich besser, das Gehalt einem Verwandten als einem Fremden zu zahlen, vorausgesetzt, dass jener sich für den Posten eigne. Und du solltest dich dazu nicht eignen. Gleichzeitig aber zweifelte er, ob das Universitätsstudium dir Zeit für die Arbeiten in seinem Büro übrig lassen werde. Für diesmal blieb es noch dabei, aber Dunja denkt an nichts anderes mehr als an diese Aussicht. Sie ist seit einigen Tagen fieberhaft erregt und hat sich einen ganzen Plan ausgedacht, dass du nämlich späterhin Mitarbeiter und sogar Kompagnon von Pjotr Petrowitsch in seinen Rechtssachen werden könntest, umso mehr, als du doch schon in der juristischen Fakultät bist. Ich bin mit ihr ganz einer Meinung, lieber Rodja, teile alle ihre Pläne und Hoffnungen und halte deren Verwirklichung für absolut möglich. Und obgleich Pjotr Petrowitsch sich jetzt zurückhaltend verhält, was ja sehr erklärlich ist, da er dich doch noch nicht kennt, so ist Dunja doch fest überzeugt, dass sie alles durch ihren guten Einfluss auf ihren künftigen Mann erreichen wird. Wir haben uns natürlich in Acht genommen, Pjotr Petrowitsch etwas von unseren Zukunftsträumen und hauptsächlich davon, dass du sein Kompagnon werden solltest, merken zu lassen. Er ist ein nüchterner Mann und hätte es vielleicht sehr kalt aufgenommen, weil er alles nur für Phantasterei angesehen hätte. Desgleichen haben wir zu ihm noch mit keiner Silbe, weder ich noch Dunja, von unserer festen Hoffnung gesprochen, dass er uns helfen werde, dich mit Geld zu unterstützen, solange du auf der Universität bist. Wir haben das vor allem deswegen unterlassen, weil es sich späterhin jedenfalls von selbst ergeben und weil er es uns bestimmt ohne viele Worte von sich aus anbieten wird. Er wird das doch Dunetschka nicht abschlagen können. Umso mehr, als du seine rechte Hand im Büro werden kannst und diese Hilfe nicht als eine Wohltat, sondern als verdientes Gehalt empfangen sollst. Dunetschka will das so einrichten und ich bin mit ihr vollkommen einer Meinung. Und außerdem unterließen wir es, darüber zu sprechen, weil ich im Besonderen bei eurer bevorstehenden Begegnung dich auf gleicher Stufe mit ihm stehen sehen wollte. Wenn Dunja ihm mit Begeisterung von dir erzählte, antwortete er, dass man jeden Menschen zuerst selbst sehen, und zwar sehr nah sehen müsse, um über ihn urteilen zu können, und dass er sich das Recht vorbehalte, sich seine eigene Meinung über dich zu bilden, erst nachdem er dich kennengelernt habe.